Nun, worin besteht jetzt die Methode, ein Traumata zu finden und aufzulösen? Prinzipiell spiegelt sich jedes Trauma in irgendwelchen Dingen in der Gegenwart. Genau genommen ist ja ein Trauma etwas Allgegenwärtiges, auch wenn wir, sagen wir mal, vor 5 Jahren eine große Kränkung erlebt haben, die einen nachhaltig beeinflusst hat, indem sie einen Mut genommen hat, indem sie einem dazu veranlasst hat, sich mehr zurückzuziehen, nicht mehr so offen zu sein oder ähnliches, dann ist ja diese Entscheidung oder diese unbewusste Reaktion oder was auch immer genau das war, das einen dazu veranlasst hat, sich zurückzuziehen, etwas, was ja genau jetzt in der Gegenwart da ist. Ich bin zurückgezogen als Folge dieser Entscheidung und dieses Traumas. Das heißt, wir können jede solche Beeinflussung im Hier und Jetzt in irgendeiner Form finden. Nehmen wir zum Beispiel an, es war ein heilsamer Schock, dass jemand, der zu offenherzig war, sich zurückgezogen hat, jetzt das irgendwie begriffen hat, dass er doch wieder mehr andere Leute gehen will. Wie findet er jetzt genau dieses Trauma, das ihn daran hindert? Wenn es ihm nicht gelingt, einfach durch die Entscheidung, ja, ich gehe jetzt wieder mehr auf den Menschen zu, es wirklich zu tun. Augenscheinlich ist eben etwas, was ihn hindert. Er muss oder sie muss die negativen, unangenehmen Gedanken, Gefühle und Eindrücke, die in diesem Zusammenhang existieren, sich zunächst einmal bewusst machen. Das könnte man in Form einer Liste. Nehmen wir an, die Person denkt sich, es ist nicht gut, dass ich zurückgezogen bin. Das geht natürlich auch mit einem Therapeut. Natürlich wäre das in vielen Fällen notwendig oder vielleicht besser. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die Art der Selbstanalyse gar nicht so schlecht. Also, irgendwie passt mir da was nicht, dass ich jetzt zurückgezogen bin. Ach ja, ich habe meinen Papa, sagen wir mal, es handelt sich um eine jüngere Person, die bei ihrem Vater gewohnt hat, verboten, Ketchup zu nehmen, so viel. Ah, Ketchup, dominantes Verbieten. Sind schon mal 2 Punkte der Liste. Oder auch die Kombination der beiden, ein 3. Punkt. Ich traue mich nicht, den und den anzurufen. Ich habe 3, 4 Freunde, zusammen es handelt sich um ein Mädchen, dass die also immer wieder mal sich melden, aber es kommt nie so weit. Also, was ist da los? Keine Antwort auf SMS bekommen. 1 Punkt der Liste. So versucht man seine Gedanken, seine Gefühle, seine Meditation, wenn man das so modern sagen kann, zu beobachten und versucht hier ein paar Dinge festzuhalten, die in dem Zusammenhang stehen. Und nachdem man eine ordentliche Liste oder auch nur eine kleine Versammlung hat, geht man die durch und überlegt, was könnte es sein, auf was reagiere ich irgendwie am meisten. Nun, möglicherweise dem Papa das Ketchup verbieten. Und wenn man dann jetzt sich überlegt, Ketchup, was fällt mir dazu ein? Und man assoziiert vielleicht als Mädchen die erste Regel und die Angst davor oder überhaupt Angst davor, dass man sich da geniert, wenn wenn man schmutzig oder blutig ist oder so ähnlich, keine Tampons dabei hat, keine Toilette in Sicht hat und vielleicht, wenn man darüber so nachdenkt, kommt man ganz genau auf den Punkt, hoppala, da war in diesem Wirtshaus ein Ereignis, in diesem Kaffeehaus, in dieser Situation und genau da habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr so unter Leute gehe. Das ist, wie gesagt, eine grobe Erklärung der Methode, die man jederzeit für sich selbst und auch mit guten Freunden, Therapeuten oder anderen Leuten, die einem helfen können, anwenden kann, um ein traumatisches Ereignis zu finden. Im Normalfall handelt es sich um das Ereignis, das es auslöst, warum man dann nicht mehr so offen unter Leute gehen kann oder will, wie man sich das eigentlich wünscht. Wenn man das Ereignis gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass dieses Ereignis jetzt die Kraft verloren hat. Hier ist es wichtig, dass man es sozusagen zum Springen bringt. Das heißt, man schaut sich das Ereignis an, geht es durch, schaut, dass man möglichst genau findet, wann es stattgefunden hat, schaut sich alle Details an, die in dem Zusammenhang in irgendeiner Form eine Auswirkung haben, die einem glücklich, unglücklich gemacht haben. Man schaut, dass man möglichst alles findet. Wenn man es nicht schafft, zu einem guten Punkt zu kommen mit einer Erkenntnis, deswegen habe ich mich entschieden, mich zurückzuziehen, ist ja doch nicht notwendig, weil ich habe jetzt immer Tampons dabei oder bin nicht mehr so ängstlich, weil ich weiß, dass das ja nicht so tragisch war, dann passt. Dann wird man in der Gegenwart nicht mehr diese starke Angst haben, sich wieder so offen den Leuten zuzuwenden. Wenn das aber nicht der Fall ist, das heißt, wenn es nur wenig hilft oder vielleicht auch gar nicht, dann sollte man wieder eine Liste oder möglichst viele Dinge, die in diesem Ereignis aus der Vergangenheit stattgefunden haben, notieren, so ähnlich wie diese erste Liste, und schauen, ob es ein früheres ähnliches Ereignis gibt, etwa, dass man sich als Kind der Mutter zugewandt hat, sie hat einem abgewandt oder ähnliches. Es muss jetzt nicht unbedingt wieder das Rot, Ketchup und Blut der Leitfaden sein, es kann ganz was anderes sein, was in diesem Ereignis stattgefunden hat. Mit dieser Methode sucht man so lange, bis man das gefunden hat, von dem man sich jetzt sicher fühlt und weiß, dass es so stark war, dass es den Einfluss in der Gegenwart, wenn man sich es eben richtig bewusst gemacht hat, verliert. Also, man traut sich wieder unter Leute. Die Methode, die ich hier erwähnt habe, wo ich gesagt habe, man schaut sich es an, solange es passt, ist allerdings eine sehr präzise, exakte Methode, die eben vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Hier ist das westliche Denken im Vordergrund. Es handelt sich ja auch um eine psychologische Frage. Also, dass diese vier Elemente ins Gleichgewicht kommen. Ich nenne das Elementeausgleich. Im nächsten Kapitel über wie man Magie betreibt, wird darauf noch sehr viel genauer eingegangen. Und das ist im Wesentlichen alles. Es kann jeder diese Einflüsse in seiner Vergangenheit finden. Wie weit es ihm jetzt gelingt, es wirklich aufzulösen. Ob da nicht schwerere, dramatische Einflüsse da sind, die, wo man sich dann nur mehr im Kreis dreht und nicht weiterkommt, ist eine andere Frage. Da müsste man unter Umständen einen Psychotherapeuten besuchen. Aber in den meisten Fällen, auch mit der Energie, die man durch das Praktizieren der Lust oder Ekstasegewinnung für lang andauernde Ekstase erreicht, bekommt, einem zur Verfügung steht, auch damit hilft, kann man mit dieser Kraft solche Ereignisse beleuchten und ihnen ihre negative Wirksamkeit entziehen, indem man sich eben den Einfluss bewusst macht, den diese haben. Wenn man keinen Therapeuten zur Verfügung hat oder keinen guten findet, kann man sehr wohl nach einer ekstatischen Erfahrung sich Zeit nehmen und überlegen, jetzt denke ich mal einfach darüber nach oder schauen wir das an. Das ist ja eine Art meditativer Prozess, wenn man da eben seine Gedanken schweifen lässt und da kommen wir wieder zum guten alten Freud, hat man recht gute Chancen, genau die Ereignisse zu finden, die einem jetzt in der Gegenwart hinderlich sind. Man muss auch nicht immer nur so eine grobe Liste verwenden, man kann auch einfach feinen Gedanken nachgehen. Jede Ahnung, jede Vermutung hilft. Oft kommt aus irgendeinem Gedanken, den man nicht weiß, wo der herkommt, wo man sich denkt, na, was ist denn das? Dann eine Kette von Erinnerungen ans Bewusstsein, an deren Ende ein Trauma steht, das man eben auflösen kann.